Der Beruf eines Verlagslektors hat für viele Literaturinteressierte sicher etwas durchaus Verlockendes. Man liest den ganzen Tag lang neue Geschichten und Romane und kann dann auch noch entscheiden, welche davon später als Buch erscheinen. Das ist freilich eine etwas einseitige Darstellung dieser Beschäftigung, aber ganz falsch ist sie deshalb nicht. Zu den weniger erhebenden Tätigkeiten eines Lektors gehört aber auch das Verfassen von Absagen an Autoren, die ihre Manuskripte an den Verlag geschickt haben. Wie viel Mühe sich der Lektor damit macht, das ist sicher von Fall zu Fall verschieden. Ob er es also bei einem vorgefertigten Standardbrief belässt, bei dem nicht viel mehr als die Adresse des Autors angepasst wird, oder ob er versucht zu erklären, warum das Manuskript für den Verlag nicht, noch nicht oder so nicht in Frage kommt und also vorerst nicht als Buch erscheinen wird. Noch seltener passiert es, dass der Lektor den Autor persönlich aufsucht. Zumal, wenn er von dessen Manuskript ganz und gar nicht überzeugt ist. So eine Geschichte erzählt Erich Löst in seinem Hörspiel Dienstfahrt eines Lektors, das Sie heute Abend bei uns hören können. In wenigen Tagen, am 24. Februar, wäre Erich Löst 90 Jahre alt geworden. Er verstarb im September 2013 in Leipzig, wo er seit 1990 wieder gewohnt hatte. Nach seinem Studium am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher wurde Erich Löst 1957 aus der SED ausgeschlossen und ein Jahr später aus politischen Gründen zu 7,5 Jahren Zuchthaus in Bautzen verurteilt. 1949 protestiert er in einem offenen Brief gegen die Zensurmaßnahmen der DDR und tritt aus dem Schriftstellerverband aus. 2 Jahre später verließ Löst auch das Land und kehrte erst nach der Wende wieder zurück. Dienstfahrt eines Lektors. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Erich Löst. Dieser Bummelzug macht mich verrückt. Mich nicht. Hätten Sie denn keinen Dienstwagen bekommen können? Ja, vielleicht. Sicherlich. Wissen Sie, ich habe jahrelang abgewogen, was mir stärker zuwider ist. Sich mit der Verlagsleitung um ein Auto rumzuzanken oder so eine Fahrt. 2 Stationen noch. Ich habe das Manuskript mal diagonal gelesen. Schlimm, nicht? Absolut unbrauchbar. Und Sie schreiben nicht einfach, sehr geehrter Herr sowieso, nach reiflichem Überlegen ist unser Lektorat zur kollektiven Auffassung gekommen, Ihnen den Roman Blühende Linden dankend zurückzugeben, da unser Verlag leider keine Möglichkeit sieht. Und Ihnen rate ich, gewöhnen Sie sich gar nicht erst an derartige Briefe. Kaum im Verlag warm geworden und schon solche Ideen. Mich würde mal interessieren, wie Sie mit dem Mann reden. Wie? Ganz normal. Sachlich. Ohne Schmus vor allem. Ich lasse von vornherein keinen Zweifel, dass das Manuskript nicht veröffentlicht werden kann und dass es keinen Zweck hat, noch mehr Arbeit hineinzustecken. Hart ist das natürlich, aber man kommt ja um die bittere Wahrheit sowieso nicht drumherum. Sie haben Ihren Stamm versierter Autoren im Verlag. Warum betreuen Sie eigentlich diesen blutigen Anfänger? Er interessiert mich. Nicht als Autor natürlich. Aber er hat viel erlebt. Das merkt man. Bloß schreiben kann er es eben nicht. Die Frage des Talents. Ja, entweder einer hat es oder einer hat es nicht. Ah ja. Ja. Ich bin nun bald 30 Jahre im Verlag und habe jede Art von Manuskripten in der Hand gehabt. Vollgekritzelte Oktavhefte mit Fettflecken, handgeschriebene Blöcke. Natürlich die normalen, maschinengetippten Bögen mit 30 Zeilen. Ich hatte letztens ein Gedichtband in Schönschrift mit Blümchen auf jeder Seite. Aber sowas habe ich nicht für möglich gehalten. 420 Seiten mit der Hand. In Sütterlin-Schrift. Wie gestochen, ohne Korrekturen, ohne Durchstreichen. Und gebunden. geprägter Deckel. Der Name Gottfried Sodbaum und der Titel Blühende Linden, Roman, erster Band. Ja, das ist eben alte Schule. Ein bisschen Pedanterie, ein Schuss Größenwahn und abgesehen davon eine absolute Pleite. Hübsche Gegend. Ist das Mais? Hm? Mhm. Seit Jahren habe ich niemanden auf einem Feld mehr zu Fuß gesehen. Immer sitzen Leute auf Maschinen. Wie sagt man jetzt eigentlich Bauer? Genossenschaftsbauer ist ja nun kein Wort der Umgangssprache geworden. LPGer. Um Gottes Willen, ich meine einen poetischen Begriff. Aber Poesie ist nicht das Wichtigste im Leben und das Einzige schon gar nicht. Na, den Ton heben Sie sich mal für Ihre Tagung junger Autoren auf. Aber Lerchen singen immer noch. So ein richtiges Fachgespräch werde ich mit Sodbaum bestimmt nicht führen können. Sie heute auf Ihrer Tagung haben lauter Leute mit gleicher Wellenlänge um sich. Aber Sodbaum... Seine absolut unliterarische Sprache. Ja, also vor diesem Rätsel stehe ich mein Leben lang. Einer hat das erlebt. Erzählen kann er es auch. Aber darüber schreiben, das kann er nicht. Vielleicht kann man ihm wenigstens das klar machen. Was arbeitet er eigentlich? Pumpenwärter im Tagebau. Vorher war er in einer Schwelerei und das ist wohl das Übelste, was es auf der Welt gibt. Die ist abgerissen worden und steht ja alles im letzten Kapitel. Aber so weit sind sie wohl gar nicht gekommen, hm? Lautenbach! Die Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges! Die nächste Station ist Großtürzig. Ich habe die Episode über die Umsiedlung gelesen. Das ist vom Stoff her hochinteressant. Dass es im Detail so war, habe ich einfach nicht gewusst. Wie diese polnische Familie den Hof übernimmt. Sowas ist noch nirgendwo beschrieben worden, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber... Aber? Auf diese Weise unterschlagen wir einfach was. Meine Generation kennt es nicht mehr aus eigener Erfahrung. Aber das gehört doch ins Geschichtsbild. Hm. Wissen Sie, was ich beim Lesen gedacht habe? Der Mann ist irgendwie kaputt. Kaputt? Ja. Ein Krüppel vielleicht. Hat sich immer zurückgesetzt gefühlt. Und jetzt will er sich durch die Schreiberei aufwerten. Ach. Wie stellen Sie sich denn Sodbaum vor? Ich glaube nicht, dass man sich nur vom Manuskript her ein Bild vom Autor machen kann. Drängt sich das nicht zwangsläufig auf? Doch, schon, aber... Wie alt ist er eigentlich? So um die 50. Sie werden sehen, irgendwie habe ich recht. Ich suche Autoren am liebsten in ihrer Umgebung auf. Wenn man sie in den Verlag bestellt, geben sie sich ja ganz an. Aber Sie wollen ja mit Sodbaum gar nicht zusammenarbeiten. Ja, trotzdem, er interessiert mich eben. Naja, er wird am Bahnhof stehen. Guter Anzug, schwarze Schuhe. Sicherlich trägt er einen Hut wie die Leute auf dem Dorf in Schlesien vor 50 Jahren, wenn sie zur Kirche gingen. Großtürzig! Sie sind da. Ja, also viel Erfolg auf Ihrer Tagung. Heute Abend steige ich ja wieder zu. Und fahren Sie nicht gleich mit der Tür ins Haus. Verzeihen Sie. Guten Tag. Tag? Ich suche hier einen Herrn Sodbaum, Gottfried Sodbaum. Ja, der wohnt hier in der Siedlung. Zwei Häuser weiter. Sie können gleich mitkommen. Ach, ist ja wunderbar. Sagen Sie mal, Sie sind wohl der aus Halle, wegen dem Roman. Ja? Woher? Hat mir Frau Sodbaum erzählt, dass heute einer kommt. Ist doch klar, dass die da aufgeregt ist. Wäre ich auch. Fenster geputzt und frische Gardinen. Aber sagen Sie es ihr nicht weiter. Die ist derartig durchgedreht. Die hat, also gestern da habe ich sie getroffen und da hat sie einfach nicht gegrüßt. Aber der Garnickel-Heute-Mittag wird Ihnen schmecken. Also kochen kann sie. Das muss ihr der Neid lassen. Also ich werde Ihnen mal erzählen. Ah, da kommt er ja da. Der Graukopf auf dem Rad. Gottfried! Also... Vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön. Entschuldigen Sie, aber ich habe schnell das Wurst in die Werkstatt bringen müssen. Das macht doch nichts. Tag, Herr Sodbaum. Tag, Herr Gabler. Genauer so habe ich Sie mir vorgestellt. So? Ja. Ja. Wie so ein Büromensch eben so aussieht. Ja. Ich weiß ja nicht, ob Sie am Verhungern sein. Hier am Bahnhof, da könnten Sie eine Bockwurst bekommen. Aber in 2 Stunden, da ist einmal bei meiner Frau zum Mittagessen angemeldet. Halten Sie es so lange aus? Ja, ich halte es so lange aus. Ich wollte Ihnen zunächst meine Hütte zeigen. Und die Grube. Ich habe also ein kleines Programm vorbereitet. Ob Ihnen das recht ist? Ja, ja, natürlich. Ja, also, dann mal hier lang. Ach so, Ihre Halbschuhe. Ich hätte Gummistiefel besorgen sollen. Wird's so schlimm? Heute geht's ja. Ist ja alles trocken. Also... Zuerst besichtigen wir die Grube. Genauer gesagt, die Sohle 2 im Stachener Feld. Ist bestimmt gut für Sie, wenn Sie mal gesehen haben, wo das Buch überall spielt. So offen gesagt, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. So? Ja, nicht so robust. Ja, ich habe lange Zeit Handball gespielt. Und dann bin ich ja viel an der Luft. Und der Garten. Hier ist noch allerhand Verkehr. Prima an der Grube. Und unten erst recht. Da haben wir dann mehr Ruhe. Das ist also die Grube. Ja, ist ja riesengroß. Das sieht man erst, wenn man direkt am Rand steht. Ich will mal einen Fremdenführer spielen. Dieser Teil, das Stachener Feld, das hat seinen Namen vom Dorfe Stachen. Das hat dort gestanden. Da drüben, wo Sie die Schornsteine sehen, ist die Brikettfabrik. Davor lagen die Gehöfte. So einen guten Boden wie dort, den gibt's gar nicht wieder. So, mich bedrückt diese Gegend. Das ging uns nach der Umsiedlung alle so. Daheim, da war die nächste Fabrik 15 Kilometer weg. In der Zuckerraffinerie. Ja, ja, sie war mit den Pferden einen Tag lang unterwegs, wenn sie Zuckerrüben hinfuhren. Hm? Hm? Dort links, hinter dem Absetzer, da liegt das Schlachtfeld von Großräschen. Rechts davon, das von Litzen. Wussten Sie, dass Pega eher Stadtrecht besaß wie Leipzig und dass das Rathaus von Hieronymus Lotter gebaut wurde? Es ist erstaunlich, welche Bindung Sie zu Ihrer neuen Heimat gefunden haben. Alles Stoff von zweiten Band. Ja, alles ist so tot. Dieser kalte Lehm bedrückt Sie, dieser Anblick, nicht? Ich weiß nicht recht. Wahrscheinlich nicht. Bestimmt ja jeden Tag. Der sieht aus, als ob man die Erde schlachtet. Na, sonst kommt man ja nie an die Kohle ran. Mir tut's um die Äcker leid, das geht allen, also, die aus der Landwirtschaft kommen. Aber wir haben ja fast alle unser Stickelgarten. Sehen Sie mal, Herr Gabler, ganz da unten auf der 2. Sohle erkennen Sie die beiden Buden. Dorthin müssen wir, da stehen meine Pumpen. Dort? Ja, hier, die Holztreppe runter. Rutschen Sie nicht aus, hier ist glitschig. Solche Pumpen, die sind über den ganzen Tagebau verteilt. Sonst würde die Grube ersaufen. Die Kombinatsleitung, die kann Heiligabend und Silvester den Vorbetrieb einstellen, aber den Pumpenbetrieb nicht. Wir pumpen rund um die Uhr und durch den Kalender durch. Das Grundwasser, das verbraucht die Industrie und zum Teil wird es aufbereitet und in die Ortsnetze eingespeist. Und was machen Sie? In der Frühschicht, da gibt es eine Stunde Arbeit mit Eilen, dann laufe ich die Pumpen ab. Dauert 2 Stunden. Wenn in den Pumpen nicht richtig trickt, da schalte ich sie aus und dann kommt der Schlosser. In der übrigen Zeit, da muss ich nur da sein. Ach, nichts weiter? Nur da sein? Allein? Eigentlich soll der Brigadier in jeder Schicht alle Stationen kontrollieren, aber das schafft er ja nicht. Manchmal, da sehe ich 3 Schichten lang keinen Menschen. Hin und wieder repariert einer was, aber das ist meistens in der Frühschicht. In der Nachtschicht, da habe ich noch keinen gesehen. Und was machen Sie nachts? Da sitze ich hier in der Hütte und schreibe. Radiohören, das ist nie gestattet. Man muss das Ohr frei haben für die Pumpen. Wenn eine Pumpe stottert, schalte ich sie ab. Das ist ja wie in einem Mondfilm. So kein Geräusch außer den Pumpen? Jetzt hat die Inge hier Schicht. Die ist wahrscheinlich gerade bei den Pumpen dort hinten. Das Gärtchen hier, das hat sie angelegt, aber Sie sehen ja, der Boden hat eben keine Kraft. Fixe gibt's, Kornickel, aber ein Vogel, der fliegt dann hier runter. Na, was soll er hier? Ja. Ich kenne Tagebauer eigentlich nur vom Zug aus, wissen Sie. Ja, Sotbau, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen gegenüber Leuten, die wirklich arbeiten. So Lastwagenfahrer, alle Leute in Hitze und Dreck, an Pressen, die Frauen in den Kaufhallen, an den Kassen, die Männer, die mir die Kohlen bringen. Und ich möchte mal wissen, wie Ihre Arbeit aussieht. Nur immer Papier in den Händen. Das ist es. So Korrektur lesen. Fehler heraussuchen. Manchmal mit Autoren reden, so wie heute mit Ihnen über Fabel. Geschlossenheit über den Aufbau, den Stil, über alle diese theoretischen Dinge. Es muss auch gelernt sein. Und immer wieder nachdenken, wie es denn nun ist mit dem Talent. Wo ein Talent durchschimmert und wo nicht, da gibt es keine festen Regeln. Ich meine, wissen Sie... So, das ist noch meine Bude. Ach, das Brett, das ist wieder locker. Mein Gott. Primitiver geht's nicht. Na, ist ja bloß für einen einzelnen Mann. Ja, aber ein einzelner Mann ist auch ein Mann. Immerhin bringen Sie ein Viertel Ihres Lebens hier zu. Auf diesem Tisch haben Sie also Ihr Buch geschrieben? Die erste Fassung. Nägel seien natürlich wieder keine da. Wie viele Fassungen gibt's denn? Wie? Wie viele Fassungen? 4. Ich glaube, ich bin hier der Einzige, der hier mal was in Ordnung bringt. Eine Woche lang hält das noch. Hat mal ein Direktor diese Bude gesehen oder einer von der Gewerkschaft? Oho. Aber Sie müssen mal im Sommer hier unten sein, ganz früh. Da sitze ich hier und beobachte, wie die Sonne den Hang dort bestrahlt, wo das Wasser diese Zacken ausgewaschen hat. Dort leuchtet es rötlich auf, wie im Hochgebirge. Wie ist es bei Ihnen eigentlich mit Qualifizierung? Das wäre Quatsch. Pumpen sein Pumpen, da ändert sich auch in 20 Jahren nichts. Sie laufen automatisch und wenn sie streiken, da kommt der Schlosser. Wer hier ankehrt, der geht eine Woche lang neben ihren Kumpel her, da weiß er Bescheid. Ankehrt? Das ist Bergmannssprache. Ankehren und abkehren, so viel wie anfangen und aufhören. Schade. Ich hätte ihn gern der Inge vorgestellt. Frauen machen hier auch Nachtschicht? Na, freilich. Allein? Na, passiert ist noch nicht. Sie schreiben wenigstens. Und die anderen? Viele lesen, die Frauen, die stricken. Sie dürfen nicht vergessen, Herr Gorbler, die Arbeit ist körperlich leicht und wird gut bezahlt. Eben Schichtarbeit. Und es gibt Leute, die sind ganz gerne alleine. Mancher sinniert so ein bisschen vor sich hin. Und wenn der Kumpel ablöst, ist die Schicht vorbei. Das merkt man dann schon. Sie haben noch nie gehofft, es passiert mal was? Eine Katastrophe? Ein Wassereinbruch oder sowas, bloß damit mal was los ist? Nur Sie seien gut. Mir seien froh, wenn alles seinen Gang geht. Wind ist hier unten eigentlich immer. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Vor 3 Jahren, da hat mal nachts der Sturm unsere Bude ausgehoben und 50 Meter weiter wieder abgesetzt. Also man müsste wirklich mal einen Direktor hierher bringen. Vor einigen Jahren hat man für eine Arbeitshalle in einem Glasseidewerk ein Wandgemälde geschaffen. Enorme Kosten. Beinahe jeden Tag stand etwas darüber in der Zeitung. Dort dieser Aufwand. Und hier diese Hütte. Telefon? Das lohnt wohl nicht. Und wenn mal was passiert? Ein Herzanfall. Alle 2 Stunden, da kommt der Wärter von der Station auf der mittleren Sohle an die Treppe dort. Da muss der Wärter unten vor die Hütte treten und winken. Dann weiß der da oben, dass alles in Ordnung ist. Nachts geben wir Signal mit einer roten Laterne. So wie im Mittelalter. Von Burg zu Burg. Ja, ja. Tja, da wollen wir uns mal wieder aufmachen. Meine Frau, die wird bestimmt schon warten. Ich hoffe, Sie mögen Karnickel. Kaninchen ist das Beste überhaupt. Sagen Sie, Herr Sudbaum, haben Sie eigentlich ein literarisches Vorbild? Nee, gar nicht. Ist das schlimm? Schlimm? Nein. Aber vielleicht hätten Sie sich Umwege erspart. Haben Sie Theo Harich gelesen, Hinter den schwarzen Wäldern? Nee. Harich stammt aus Schlesien, wie Sie. Er hatte bestürzend viel erlebt und war ein großartiger Erzähler. Nach dem Krieg war er Kraftfahrer in Berlin. Ein Glück für die Literatur, dass er den Leiter eines großen Verlages kutschierte. Den hat er in endlosen Fahrstunden seine Geschichten erzählt und eines Tages sagt der Verleger: Schreib das doch mal auf, Theo. Harich sträubte sich, wurde überredet. Und am Ende war das erste Buch eines schreibenden Arbeiters der Republik fertig und wurde ein erstaunlicher Erfolg. Hinter den schwarzen Wäldern. Das muss man mal merken. Ich komme immer ins Schwärmen, wenn ich von Harich rede. Der konnte lebendig erzählen. Und was er aufschrieb, klang genauso lebendig. Verstehen Sie, wie ich das meine, Herr Sudbaum? Dass er nie gelernt hat, auch später nicht orthografisch richtig zu schreiben, spielte dabei gar keine Rolle. Da war ein echtes Erzählertalent vorhanden. Das floss, das war lebendig. Ja, da ist er schon mal. Ach, Gottfried, da seid ihr ja schon. Guten Tag. Guten Tag. Es dauert aber nur ein bisschen mit dem Essen. Ach, das macht doch nichts. Das sind aber schöne Malven. Ja, der Boden ist prima. Manchmal, da denke ich, hier wächst alles wie verrückt, weil es dauernd mit Ruß berieselt wird. Hübsches Haus. Wurde in der Nazi-Zeit gebaut, die Siedlung. War alles nicht gerade luxuriös. Jetzt haben die Leute Bäder angebaut und Garagen, Veranden und ganze Zimmer. Sie sehen ja selber. Ich darf bekannt machen, Herr Gabler, meine Frau. Sehr angenehm. Ich habe eben Ihren Garten bewundert. Macht viel Mühe, wenn man alles in Schuss halten will. Ich glaube, jetzt hat der Herr Gabler vor allem Hunger und Durst. So verhungert sind wir nicht. Hoffentlich haben Sie sich keine Umstände gemacht. Ach, nee. Kommen Sie, Herr Gabler. Ihr Mantel können Sie hier im Flur aufhängen. Bitte schön, rein in die gute Stube. Erst mal ein Bier. Sie müssen ja Gedanken lesen können, Herr Sodbaum. Ich habe einen geradezu schmerzhaften Durst auf ein Bier. Trinke ich zu Hause auch gerne. Silberpilz. Schmeckt's Ihnen? Also wenn ich aus der Grube komme, das Erste ist immer Bier. Frühschicht, Mittelschicht, Nachtschicht, im Sommer und im Winter. Ist ganz egal. Ja, ja. Ist was Reelles. Übrigens, die beste Stelle in Ihrem Buch, das ist, als die polnische Familie auf ihren Hof zog. War das in Wirklichkeit so? Genau so. Also, der Mann, der kam zuerst. Es war heiß, er klopfte und wollte einen Schluck Wasser. Wir waren damals allerhand gewöhnt, dass er klopfte und bat. Es war lange nicht mehr vorgekommen. Das kann ich mir denken. Wir hatten auch eine Ziege. Kühe und Pferde, die waren längst fort. Meine Frau, die hat dem Mann ein Glas Milch gegeben. Und mein Schwiegervater, der ein bisschen Polnisch sprach, der hat ihn gefragt, wo er herkommt und wohin will. Der Mann, der stammte da von hinterm Bug. Der war hierher geschickt worden. Seine Familie, die sollte folgen. Wir wussten damals schon, dass wir ausgesiedelt werden sollten. Der Mann suchte den Hof. Wir mussten den Hof verlassen. Er war Bauer. Wir waren Bauern. Und kein Hass? Nee, wirklich nicht. Also wir dachten, das ist ein ordentlicher Mensch und er wird den Hof schon hochbringen. Noch ein Bier? Ach, danke, nicht so schnell. Also 2 Wochen haben wir zusammen Korn geschnitten. Mehr gab es nicht zu tun, denn die meisten Felder, die waren ja vermint. Als seine Familie kam, da hat sich mein Schwiegervater von eben Nachbarn ein Pferd geborgt. 4 gab es noch in dem Dorf. Damit haben wir die Frau und die Kinder von der Bahn abgeholt. Wir haben gut zusammen gelebt. Und als wir fort mussten, da hat uns der Pole an die Bahn gebracht. Waren Sie wieder mal dort? Meine Frau, die hat sich vor der Erinnerung gefechtet. Gottfried, kommst du mal in die Küche? Einen kleinen Moment mal, Herr Gabler. Aber bitte. Du nimmst die Platte mit dem Fleisch. Hat doch schon was gesagt. Wir reden da nicht genaues. Ich meine, wann das Buch gedruckt wird. So schnell geht das alles nicht. Nee, die Platte hältst du so, das größte Stück zu ihm hin. Ja, ich mach da die Tür auf. So. Oh, Donnerwetter! Ach, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Nun langsam mal rechts zu. Erst wollte ich Klöße machen, aber mit den Kartoffeln jetzt wird das nicht richtig essen. Also, wenn Sie wüssten, wie gern ich Kaninchen esse. Oh, das muss ja ein mächtiger Kerl gewesen sein. Das ist eigene Zucht? No. Mmh. Oh, das ist ja eine Soße, die ihren Namen verdient. Eine richtige Fleischsoße. Ilona, das bin ich. Meine Frau, die meinte Lohne am Buch. Die in die Stadt geht und Haushälterin wird beim Apotheker. Die zweite Tochter. Aha. Und dort haben Sie kochen gelernt. Aber die Lona später, das bin ich nicht. In Wirklichkeit bin ich auf dem Hof zurück. Ich bin dann später mehr die Hilda. Aber mit den Fehlgeburten, das war anders. Ja, darauf kommt es in der Literatur wohl nicht an. Und als die polnische Familie auf dem Hof war, waren Sie auch dabei? Noch ein bisschen gemiese. Oh, ja, gerne. Aber ja, war sogar gut für uns. Das Plündern hörte auf. Darüber, da wollte ich erst auch schreiben. Aber ich hab's dann gelassen. Und warum? Tja, warum? Wissen Sie, das ist schwer für uns, Herr Jena. Das alles so richtig zu beurteilen und gerecht. Das waren Einzelne, auch Banden. Nachbarn haben sie erschossen, wegen einer Uhr. Ich streit, einer hat den anderen nicht verstanden und alle waren so ans Schießen gewähnt und Schieß zeigt, das lag da überall rum. Wer weiß, was die Leute alles erlebt hatten. Und nur das erzählen, was wir erlebt haben, nee. Sie haben schon recht. Die historische Gerechtigkeit muss gewahrt bleiben. Und man muss schreiben können. Noch ein Stücke? Oh, nein, nein, danke. Diese Riesenkeule, ich kann sowieso 3 Tage lang nichts mehr essen. Fabelhaft, Frau Sotbaum. Sie haben bei Ihrem Apotheker was gelernt. Sie hätten mal bei uns in eine Kindstaufe mitmachen sollen. Und Sie kamen nach der Umsiedlung gleich hierher? Das ist im Buch anders. Ich habe ein paar Monate übersprungen. Erst war mal in Bitterfeld. Aber da fehlten wir uns wie eingesperrt. Nicht grünes. Na, dann sind wir hierher gemacht, aber das Haus, das haben wir nicht gleich bekommen. Ich habe schon manchmal gedacht, ob nicht die Mitte ein bisschen weitschweifig ist. Ne? Nicht wahr, Herr Gabler? Die ist doch gerade spannend. Ja, vielleicht ist manches nicht glücklich komponiert. Ich meine bloß, Sie haben es doch mit Spannung gelesen. Ich habe ja schon gesagt, die kleine Episode, als die polnische Familie auf den Hof kommt, ist am spannendsten, weil ich sowas noch nirgends gelesen habe. Ich meine... Soll ich Ihnen mal was verraten? Wenn ich meinen Mann nicht überredet hätte, er hätte es Ihnen nicht geschickt. Ach, Ihnen verdanke ich das. Na, ganz so ist es ja nur auch, ne? Es geht ja letztlich nicht nur um Spannung. Gewisse literarische Gesetze... Sind Sie wirklich satt, Herr Gabler? Ach, ja, unbedingt, ja. Hat großartig geschmeckt. Herzlichen Dank, Frau Sotbaum. Ich erzähle heute Abend meiner Frau von diesem wunderbaren Essen. Also, haben Sie da eigentlich Pilze in die Soße gemacht? Ja, ein paar getrocknete. Ja? Haben Sie die durchgeschmeckt? Mhm. Ich räume schnell ab, dann lasse ich die Herren alleine. Will da gar nicht stören. Noch ein Bier oder lieber ein Schnaps? Ich bleib bei Bier. Ich trinke nicht mehr. Ist nicht gut, wenn man mit einer Fahne zur Schicht kommt. Ich lasse Ihnen Ihr Manuskript mal da, Herr Sotbaum. Und da fällt mir ein, was sind das eigentlich für Pfähle mit den roten Kuppen da unten bei Ihrer Hütte? Damit wir im Nebel oder bei Schneesturm nicht die Richtung verlieren. Eine Nacht lang im Tagebau rumirren, das ist kein Spaß. Und nachts haben Sie vor allem geschrieben? Die endgültige Fassung nicht. Die mache ich hier. Da kommen allerlei Gedanken zusammen da unten. Mal zurück zu dem, was in Schlesien spielt. Ich habe da an Bobrowski denken müssen. Bei ihm ist es natürlich ein ganz anderer geografischer Raum mit unverwechselbaren Problemen, aber ich meine, da ist auf jeder Seite das Bemühen spürbar, Landschaft und Geschichte und sogar die Zukunft in jede Zeile Prosa einzubeziehen. Und alles ist so lebendig. Sie sollten mal sehen, dass Sie an das eine oder andere seiner Bücher rankommen. Oder kennen Sie etwas? Nö. Dann fragen Sie doch mal in Ihrer Betriebsbibliothek. Ich notiere mich. Johannes Bobrowski. Bobrowski. Hm. Also wie gesagt, das ist Litauen und Memel und bei Ihnen ist es Schlesien. Mir geht es nur darum... Ich bin selber nicht ganz glücklich bei diesem Hinweis. Man müsste Ihnen nicht unbedingt einen der 5, 6 Sprachbeherrscher der DDR-Literatur vor die Nase setzen, aber in gewisser Weise kann von Bobrowski natürlich jeder profitieren. Was meinen Sie dazu? Gar nicht. Ich kenne ja nicht von Bobrowski. Ich höre ihn zu. Natürlich können Sie von mir kein Rezept erwarten. Die Bücher schreiben immer noch die Schriftsteller und nicht die Lektoren. Entschuldigen Sie, das ist so simpel, dass es schon beinahe Quatsch wird. Gibt es hier eigentlich in der Nähe einen Zirkel schreibender Arbeiter? Ja, man bekommt dort mancherlei Anregungen. Das heißt, wenn der Zirkelleiter sein Fach versteht. Es gibt auch Arbeitsgemeinschaften für junge Autoren, oder? Ich meine, es gab sie wenigstens. So jung bin ich ja nur gerade nicht mit meinen 58. Ja, das Lebensalter ist da ja nicht gemeint. Ich glaube, ich muss nun auf die Uhr schauen. Ehe Sie gehen, da trinkt man noch Kaffee. Ich sag meiner Frau gleich Bescheid. Hast du den Kaffee fertig? Was hat er denn gesagt? Ich hab dich gefragt, ob der Kaffee fertig ist. Und ich hab gefragt, was er gesagt hat. Mach mich nicht verrückt mit deiner Neugier. Na. Nimm Kuchen. Ich bring die Kanne. Oh mein Gott, das ist ja ein Kuchenberg wie zu einer schlesischen Kindtaube. Hast du Herrn Gabler schon gezeigt, was du für den zweiten Band geschrieben hast? Nee. Auf den Vergleich mit Bobrowski bin ich möglicherweise gekommen, weil Sie mir die Gegend um Ihren Tagebau so eingehend geschildert haben. Ihr Gefühl für Geschichte... Ja, ja. Kann ja einen zweiten Band. Ja, das sind Vorschläge, wie Sie Ihren Lektor nun mal macht. Denkanstöße. Weiter nichts. Ich will Sie ja nicht drängen, aber wenn wir Ihren Zug bequem erreichen wollen, ich nehme ein kleines Rad mit und fahre weiter zur Schicht. Ich packe Ihnen eben ein paar Stücke Kuchen ein, da kann Ihre Frau mal kosten. Aber ich möchte wirklich nicht. Herr Gabler, es ist besser, Sie geben nach. Am Ende setzt sich meine Frau sowieso durch. Ja, die Zeit läuft einem davon. Ja, eine Frage noch, Sie erwähnten eine Tochter im Buch. Die ist in Magdeburg verheiratet. Mit dem Ingenieur. 2 Enkel haben wir schon, Junge und Mädchen. Ich hol gleich die Bilder. Das interessiert doch Herrn Gabler gar nicht. Och, ich bin schon seit 10 Jahren Großvater. 4 Mal inzwischen. Ich habe mich schwer mit dem Gedanken vertraut machen können, Opa zu sein. Aber dann habe ich herausgefunden, dass man in den Enkeln die eigenen Kinder wiederentdeckt. Nimm die braune Joppe mit. Ich habe da das Ärmelfutter festgenäht. Ja, danke. Friesen der Grube manchmal hundekalt, der nackte Boden, der gibt die Wärme viel rascher ab als Feld und Garten. Wir haben unten manchmal Bodenfrost, da seien oben noch 3 oder 5 Grad. Können Sie Ihrer Frau mal sagen, der Streuselkuchen ist mit Schmalz gebacken. So haben wir es zu Hause gemacht. Aber doch nicht so viel. Ich gehe mit bis zum Bahnhof. Anschließend lese ich die Inge ab. Ja. Und recht vielen Dank, Frau Sotbaum, für die großartige Bewirtung. Also, dann gute Reise. Und einen schönen Gruß an Ihre Frau. Na, sie kommt doch bestimmt mal wieder. Und wenn das Buch fertig ist, feiern wir zusammen 3 Tage. Nochmals vielen Dank. Sie erreichen Ihren Zug ganz bequem. Links bitte. Nun mal nicht so eingebildet, Gottfried. Tag, Marianne. Du, das sag ich dir, wenn du mir kein Buch schenkst mit einer Widmung, da kannst du aber was erleben. Wann kommt's denn raus? Wir gehen gleich durch die Wiesen. Weihnachten oder wann? Mir fällt noch was ein zu Ihrem Manuskript. Ist ein großartiges Dokument für den Familiengedanken. Ja, wo gibt's denn das noch, dass eine Familienchronik geschrieben wird? Heute wissen doch viele Leute gar nicht mehr, wer ihre Urgroßeltern waren und wo die Großeltern herkamen. Ich staune immer wieder, wie wenig Geschichtskenntnisse und Sinn für Geschichte oder gar Geschichtsbewusstsein manche junge Leute haben. Es liegt zum Teil auch an der Schule und gar Familiengeschichte. Die Nazis haben mit ihrer Ahnenforschung in dieser Richtung so viel kaputt gemacht. Ihre Enkel haben es mal gut, Herr Sotbaum. Wir gehen gleich hier durch die Schluppe. Da kürzen wir ab. Hinter der nächsten Kurve ist schon der Bahnhof. Herr Sotbaum, wir haben nun dies und das über Ihr Manuskript geredet. Amir, wir seien doch beide alt genug. Wir müssen uns nicht vormachen, Herr Gabler. Was ich geschrieben habe, taucht nicht. Sie wollen es nie haben. Wäre es anders, da hätten Sie es gesagt. Herr Sotbaum, ich... Lassen Sie mich mal ausreden. Gleich wollten Sie mit der Wahrheit nur raus. Und als Sie meine Hitte gesehen haben, da hat sie die Sprache verschlagen. Bei mir zu Hause, da war meine Frau immer dabei, da ging es erst recht nicht. So ist das nicht ganz, Herr Sotbaum. Natürlich ist vor allem sprachlich... Frau Browski, ich habe schon verstanden. Ich lese den Mann. Darauf können Sie sich verlassen. Sie haben recht. Heute ist allerhand schiefgelaufen. Ich gebe das Schreiben nicht auf, sonst halte ich es nämlich da unten in der Bude nicht aus. Ich schreibe den zweiten Band. Für mich. Herr Sotbaum, ich hätte Ihnen natürlich noch gesagt, dass aus Ihrem Manuskript nichts wird. In den letzten 5 Minuten? Ja, besonders tapfer ist sowas nicht. Da vorne ist schon der Bahnhof. Ich fahre mal immer los. Die Inge hat es nicht gerne, wenn man verspätet ablöst. Das hat keiner gerne. Und schönen Dank auch noch für Ihren Besuch. Ja, nun endet alles noch mit einem Missverständnis. Durchaus nicht. Gute Heimfahrt, Herr Gabler. Herr Sotbaum! Dann hat er mich stehen lassen. Er hat sich aufs Rad geschwungen und ist einfach losgefahren. Ich habe noch seinen gebeugten Nacken gesehen und die Furunkelnarben im Genick. Und dann stand ich da. Ich habe mich natürlich über meine Halbheiten 100-mal mehr geärgert, als über die Art, mit der er mich abgefertigt hat. Und er ist kein Krüppel? Schauen Sie mal. Dort die Treppe. Über die geht's hinunter in Sotbaums Einöde. Die Hütte müssten Sie sehen. Automation. Ich habe mir noch nie so richtig klar gemacht. Ist auch ein Problem für die Literatur. Sie haben ihm nicht gleich klipp und klar gesagt, jetzt dass er... Jetzt sitzt er da unten, horcht auf die Pumpengeräusche und schreibt. Nein, heute schreibt er bestimmt nicht. Ist merkwürdig. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, in all den Jahren, für den das Schreiben so lebensnotwendig ist. Dienstfahrt eines Lektors. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Erich Löst. Dramaturgie Christa Vetter. Die Person und ihre Darsteller waren Gabler Dietrich Körner, Sotbaum Günter Naumann, Fräulein Schulz Angelika Waller, Frau Sotbaum Carola Braunbock, Nachbarin Helga Labudda, Schaffner Christoph Lau. Ton Rosi Schumann, Schnitt Sigrun Hahn, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Horst Liebach. Sie hörten eine Aufnahme des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1975. Der Text des Hörspiels von Erich Löst ist im Erzählband Pistole mit 16 enthalten und im Handel erhältlich.